Die Polizei handelt unkoordiniert und zieht sich, nachdem sie von der wütenden Meute angegriffen wird, zeitweise ganz aus dem Geschehen zurück. Die Zuschauer hindern auch die Feuerwehrleute an den Löscharbeiten. Währenddessen haben die im brennenden Plattenbau eingeschlossenen Vietnamesen Todesangst. Nur mit Glück können sie sich vor den Rauchschwaden aufs Dach retten. Es dauert Stunden, bis Polizei und Feuerwehr die Eingeschlossenen schließlich in Sicherheit bringen. Die Union aus CDU und CSU sowie die rechten Splitterparteien hatten schon Ende der 80er Jahre die Angst vor den Asylsuchenden als zentrales politisches Thema besetzt. Die deutschen Wähler hielten damals die Asylfrage für politisch wichtiger als die Wiedervereinigung oder die Arbeitslosigkeit. Bundesinnenminister Rudolf Seiters von der CDU sagte am Tag nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen: Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. Die traumatisierten Vietnamesen wurden nach dem Vorfall nie entschädigt, sondern zum Großteil abgeschoben. Von den Hunderten von Tätern erhielten nur 4 eine Gefängnisstrafe von maximal 3 Jahren. Keiner der Zuschauer dieses schlimmsten Pogroms seit Kriegsende wurde strafrechtlich belangt. Gut 20 Jahre später wiederholte sich mit der Flüchtlingssituation von 2015 parallel zur Willkommenskultur das fremdenfeindliche Muster, auch wenn die Sicherheitskräfte diesmal den Ausschreitungen nicht ohnmächtig zuschauten. Wieder nahm mit der Ankunft der Fremden die Gewalt zu. Allein im Jahr 2017 gab es mehr als 2000 Angriffe gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte.